Wenn du singst, trüb und kraftlos deinen Blick, der Weg dir scheint zu steil. Gib Acht nur, wende dich niemals zurück, schau auf den Herrn, dein Heil. O wende niemals dich zurück, o wende niemals dich zurück, o wende niemals dich zurück, schau auf den Herrn, dein Heil. Wer ist der dir in Sorgen schwerer Zeit die Seele mit Balsam tränkt? In dieser Welt voll Tränen, Angst und Leid, den wahren Trost dir schenkt. In dieser tränenreichen Welt, in dieser tränenreichen Welt, in dieser tränenreichen Welt, den wahren Trost er schenkt. Warum weist du den Lebensspender ab, dem alles Glück entspricht? Der Strom der heil'gen Gnad uns Segens gab, für dich auch heute fließt. Der Strom der heil'gen Segens gab, der Strom der heil'gen Segens gab, der Strom der heil'gen Segens gab, für dich auch heute fließt.